sag vorher einmal gut. Und dann kann ich das ja. Genau. Hm. Ja, habt ihr noch Fragen? Also irgendwas unklar geblieben? Können Sie uns einfach mal kurz erzählen, dass es jetzt im Juni einen sehr großen Streik wieder gab, einen wilden Streik bei Maruti Suzuki wieder. 2000 Leute haben einfach die Arbeit niedergelegt, ohne das irgendwie vorher offiziell kundzutun. Aber es war leider ein kompletter Misserfolg. Also, sie haben nichts erreicht und sie für jeden Streiktag sind ihnen 2 Tage Lohn abgezogen worden. Das Einzige, was erreicht wurde, ist, dass die 11 Leute, die während des Streiks entlassen worden sind, wieder eingestellt worden sind. Es war aber auch nicht so eine Organisierung, wie in einem Film vorgeschlagen wird, wo man eben so ein bisschen sich bedeckt hält und wo alle gemeinsam vorgehen und wo es keine Anführer gibt, sondern da gab es eben Gewerkschaftsvertreter und die sind dann auch entlassen worden und die sind dann auch wieder eingestellt worden als einziger Erfolg des Streiks. Ich habe mich gefragt, wie seid ihr denn darauf gekommen, zu diesem Thema einen Film zu machen? Also ich wollte was machen zu gewerkschaftlicher Organisierung, also verschiedene Arten von gewerkschaftlicher Organisierung, weil es ja so, wenn man so global drauf guckt, ist erstmal so ist, dass die Lohnabhängigen so in der Defensive sind und ich wollte gucken, was gibt es so an positiven Ansätzen. Und der Marco, der die Interviews macht in dem Film, der arbeitet mit dieser Gruppe zusammen, die diese Zeitung macht. Und man hat ja gesehen, dass da eine Arbeiterzeitung verteilt wird. Und die Leute, die das machen, sind so über 60 und sehr... sehr nette Leute und der Marco unterstützt sie halt. Er ist immer ein paar Monate im Jahr da vor Ort und ich wusste das und ich habe ihn gefragt, ich wollte eigentlich einen Film über dieses Zeitschriftenprojekt machen, aber die Leute, die Zeitschrift machen, wollten sich dann überhaupt nicht filmen lassen. Und so ist es dann mehr ein Film über die Arbeiterinnen und Arbeiter da geworden. Also das war so der Hintergrund. Ja. Also was ich an dem Film auch total oder an der Erfahrung auch total interessant und wichtig fand, war, dass man hier immer so tut, als gäbe es keine Arbeiter und keine Arbeiterklasse mehr und als gäbe es keine Industrie mehr und keine Leute, die in der Fabrik arbeiten. Und es ist halt einfach Quatsch. Die Leute arbeiten jetzt halt in China oder in Indien oder in Bangladesch oder in Vietnam in der Fabrik und nicht mehr so sehr in der BRD. Aber die gibt es immer noch. Das sind immer noch die Sachen produzieren, die wir brauchen und die wir konsumieren. Alle. Also die gibt es hier ja auch, die Arbeiter. Also jetzt nicht unter den Bedingungen, aber... Klar. Aber es ist immer so viel die Rede, dass es immer weniger werden und dass es die eigentlich schon gar nicht mehr gibt und so. Das fand ich schon... Wie habt ihr den Film finanziert? So? Über so ein größeres Projekt zum Thema gewerkschaftliche Organisierung und das Projekt wurde von der Bundeskulturstiftung gefördert. Ich hatte mal so ein Programm über Arbeit und da haben wir das eingereicht. Wir sind mehrere Filme entstanden und auch wir haben auch eine Konferenz gemacht und Leute eingeladen in Berlin. Das Projekt hieß Visions of Labor. Da gibt es auch eine Webseite dazu, wo alle Rechercheergebnisse drauf sind und alle Filme. Ja. Ich habe noch so eine Sache am Rande. Also da hat der Reporter gefragt, so, wie ist das hier mit Leuten aus anderen Regionen so, wie das zusammen? Und der Interviewte hat gesagt, geht irgendwie gut. Und ich wollte einfach nur kritisch anmerken, Indien, da finden einfach Genozide statt. Das wissen ja wahrscheinlich viele Muslime, Christen, Sikhs und sonstigen Gruppen und ich denke, die Menschen, also ich weiß nicht, ob die Menschen, die in dem Film davor kamen, ob da zum Beispiel überhaupt Muslime drunter waren oder ja, ich denke schon, dass es da auch vielleicht Konflikte gibt oder durchaus, oder es ist halt, es sind halt einzelne Gruppen, die da arbeiten, aber es ist wirklich nur so am Rande. Da ist halt einfach nur so ein kleines bisschen geklingelt, weil Indien einfach so als die größte Demokratie der Welt dargestellt wird und alles ist da wunderbar. Es ist ja die Außenpräsentation der Regierung auch, um eben auch die Industrie zu sponsern, um die westlichen Firmen dahin zu kriegen. Und ja, einfach nur, dass man das so im Hinterkopf hat, dass es halt eigentlich nicht demokratisch ist in dem Sinne. Und dass die unterschiedlichen Gruppen, die vielen in ziemlich großen Spannungen leben und dass da einfach an vielen Ecken Krieg und Genozid ist. Ja, also ich glaube, die Frage war so ein bisschen, hat so ein bisschen darauf abgezielt, so das Hinterfragen, dass es wirklich so zwischen den Leuten so direkt so zu Spannungen kommt, sondern dass da immer noch was anderes dahinter steht vielleicht. Und dass Leute, die einfach Lohnarbeiten, um sich über Wasser zu halten, dass sie eben nicht erstmal nicht auf die Idee kommen, aufeinander loszugehen, sondern dass da schon andere Themen im Hintergrund schwelen müssen. Das waren ja auch ganz gezielt Menschen, die in den Fabriken arbeiten. Das war ja nicht so rundum geblickt. Alles gesehen, Kastensystem, Unterdrückungssystem. Also es war auch kein Vorwurf. Ich wollte einfach nur, dass halt Bihari anders gesehen wird als einer, der aus sonst wo kommt. Das ist halt einfach oft so. Darauf wollte ich einfach nur aufmerksam machen. Oder wie als weniger wert angesehen wird auch. Also das ist auf jeden Fall so, das haben wir auch mitgekriegt, natürlich ein Problem, dieses Kastensystem, aber es ist schon auch, also man kann vielleicht die These vertreten, dass es sich durch die Industrialisierung ein bisschen auflöst, also dass es in der Fabrik aufgelöst wird, weil da ist es dann nicht mehr so wichtig, aus welcher Kaste du bist, wenn du da im selben... Das ist das, was die Leute da gesagt haben, die wir gefragt haben. Ich weiß es da auch so, dass sich die Kasten untereinander auch zusammentun, das aber extrem schwierige Situationen entstehen, wenn sie in den gleichen Slums oder in den gleichen Bauten leben müssen. Und das durchaus unter denen halt auch nochmal zu Konflikten kommt und auch viele Konflikte, die aus den ehemaligen Dörfern, aus denen sie kommen, sich halt auch nochmal in diese Region übertragen. Ja, ich meinte nicht, dass es die Konflikte nicht gibt, sondern dass sie sich in der Fabrik tendenziell auflösen, also wenn die Leute in der Fabrik arbeiten. Weil sie da einfach eine ganz andere Umgebung haben, die mit den Konflikten nichts zu tun hat. Sondern dass sie sich eher, so wie du sagst, in den Slums abspielen, wo die Leute wohnen oder wo, ja. Dass es einfach ein neues Umfeld ist, die Fabrik. Sie leben da gleich, ne? In der Fabrik. Also drumherum, sie leben gleich. Mhm. Egal welche Kaste sie angehören. Sobald sie den Fuß rausgetreten, fängt es wahrscheinlich an mit dem Kastenleben, weil es drumherum sofort wieder ist. Aber ich denke auch, was ich verstanden habe aus dem Film, dieses Gebiet ist wirklich ein anderes Gebiet. Da leben die Menschen zusammen, die sagen von sich, wir versuchen uns zu organisieren, die versuchen etwas gemeinsam zu tun. Wir reden davon Einheit, damit kann ich gar nichts anfangen. Aber das, ich glaube, sobald sie jetzt aus diesem Gebiet herausgehen würden und in die Stadt oder in die Dörfer gehen, da ist das Kastenleben sofort wieder. Dass das untereinander ihnen bleibt, nichts anderes übrig, als sich zusammen zu organisieren. Das, glaube ich, haben sie verstanden und das hat er auch gesagt. Vielleicht ist es so, aber ich finde es auch schwierig, da ist auch so, immer auch so eine idealisierte Vorstellung da rein zu kommunizieren. Das Kastensystem steht, es löst sich bei den Teilen irgendwie ein bisschen aus, aber das hört nicht an der Fabrik so auf. Und das, glaube ich, ist ein bisschen in der Illusion so sagt, ja, das ist halt außerhalb und in der Fabrik geht es uns allen gleich scheiße. Natürlich ist das so, aber deshalb löst sich, das ist ja einfach ist auch eine Sozialisation, das löst sich ja nicht mehr fast auf einmal auf. Auch die Fabriken sind ja jetzt auch nicht komplett neu. Also wenn man sagen kann, okay, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Rahmen der Industrialisierung auch einmal das neue Ding, was da irgendwie auf einmal in diesem Land entsteht. Wir wissen auch nicht, was den Frauen in diesen Ländern passiert. Ne? Wir wissen auch nicht, was den Frauen dort passiert. Auch nicht einige. Sie waren ja auch weniger zu Wort gekommen. Also wissen wir auch. Das würden Sie uns auch nicht unbedingt sagen wollen. Das wie lange schaffen Sie das zu arbeiten beim 16-Stunden-Arbeitstag? Wie viele Jahre? Naja, der Manu hat es ja gesagt, so mit 40 werde ich blind sein und dann muss ich mir was überlegen. Also, was weiß der ich. Hat genäht, ja. War nicht ein Fallarbeiter. Also. Ich würde mal sagen, dass man so nicht alt wird. Also ich glaube nicht, dass Leute mit 60 dann noch arbeiten. Ja. Mit 60 ist man dann eher so versucht, was an der Ampel zu verkaufen oder so. Rupien. Rupies. Also ich wollte nur noch mal sagen, dass ich wollte nicht sagen, dass die Kassengrenzen am Fabriktor aufhören, sondern ich habe nur über eine Tendenz gesprochen. Also dass es sich tendenziell auflöst durch Industrialisierung und so weiter. Es wäre auch gut, dich zu bewerten, wenn es so wäre. Und ich habe mich auch gewundert, dass du das gesagt hast. Weil, also alle Bücher, die ich gelesen habe, über dieses Thema halt auch alle sagten, dass es halt sehr schwierig ist und das auch zu einer großen Problematik innerhalb dieser Fabriken halt führt, dass die Kasten untereinander vermischt werden, dass sich Männer aus drei, vier Männer aus verschiedenen Kasten halt ein Zimmer teilen, um es halt bezahlen zu können, die halt eben in Schichten dann arbeiten und auch in Schichten schlafen, die Familien, die noch dabei sind und eigentlich nicht bei dieser Firma gern gesehen werden, die sich dann so am Rande aufhalten und trotzdem alles erledigen. Also ich glaube, das spielt trotzdem alles eine zusätzliche, schwerende Rolle so für die Stellung, die Arbeiter und Arbeiterinnen da halt sowieso schon haben. Aber meinst du nicht, dass es was Positives ist, wenn die dann gezwungen sind, in einem Zimmer zusammenzuwohnen, obwohl sie aus verschiedenen Kasten sind, was im Dorf niemals denkbar wäre? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist schwierig. So schwierig, wenn... Nein, ich glaube, dass die Sozialisation da eine große Rolle spielt und dass wenn die Leute da vielleicht Mitte 20 zusammenkommen und... ich weiß nicht, wie das dann tatsächlich ist mit, ob da Untouchables arbeiten oder auch nicht und welche Konflikte da tatsächlich dann entstehen. Ja. Das ist eine andere Situation wie in den Slums, ne? Nicht nur die Dörfer, auch in Bangladesch in den Slums. Eine völlig andere Situation, das verstehe ich auch so, was es mit der Industrie zu tun hat, weil es Arbeiter sind. Weil es nicht Menschen sind, die in den Slums sind, wo nicht so deutlich ist, was sie da eigentlich tun, wie sie arbeiten, außer die Menschen vor Ort, wenn sie besuchen. Und dann können wir uns auf Recherchen wirklich berufen, verstehen, was auch immer, die stimmen. Wegen dem Kassensystem, darum geht es eigentlich die ganze Zeit. Hm. Also ich glaube, ja, das ist meine. Also ich wollte nur noch mal, weil das mit der Währung aufkam, also ich fand es irgendwie nicht so gut, dass ihr irgendwie quasi die umgerechnet habt in Euro, weil also die Zahl ist natürlich erschreckend klein, was die Leute verdienen, und es ist mit Sicherheit auch kein angemessener Lohn. Aber wenn man es in Euro sieht, dann wird es immer noch weniger. Also das ist halt so eine systematische Unterbewertung, die da stattfindet, weil man halt nicht irgendwie, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was würde ich mit 60 Euro im Monat anfangen, aber wenn ich dann weiß, okay, das Zimmer kostet halt auch nur irgendwie 12 Euro, ist das natürlich wieder ein ganz anderer Maßstab. Deswegen. Also ich weiß, was ich für das Ersatzteil hier bezahle. Und ich weiß, dass so ein Scheißding, was die irgendwie für 60 Euro im Monat herstellen, tausendfach, hier mindestens 15 Euro kostet. Und dann ist der Arbeitslohn von denen irgendwie 20 Cent. Genau. Und finde ich schon wichtig. Ja, nee, aber mir ging es halt einfach nur darum, dass halt, also dass es irgendwie für mich keinen Sinn macht, das irgendwie in Euro umzurechnen, weil das ja irgendwie, also die Lebenserhaltungskosten natürlich auch andere sind. Ja, aber der Gewinn von demjenigen, der dazwischen steht, der ist verdammt hoch, wenn die Leute nichts verdienen. Weil 10 Euro hier ist auch, wenn wir das prozentual sehen, 10 Euro da. Ja, aber das ist ja immer so. Also das ist ja ein Teil des Kapitalismus, dass die Leute nicht das verdienen, was letztendlich für das Produkt dann bezahlt wird. Also ob die Gewinnspanne höher ist oder nicht, macht das jetzt nicht irgendwie mehr oder weniger verwerflich. Also als es angefangen hat mit dem Vergleich zwischen der Währung da und den Euros, wurde aber auch über die Miete gesprochen, wo dann irgendwie gesagt wurde, so 4 Euro pro Monat und 30 Euro pro Monat für eine Familie zu essen. Und dann ist halt schon irgendwie klar, dass es nicht einfach vergleichbar ist. So. Also ich meine, das ist dann schon irgendwie distanziert auch so, finde ich, dargestellt gewesen. Man sieht zum Beispiel, dass sie wahnsinnig viel Geld für Essen ausgeben müssen. Also einen halben Monatslohn für Essen. Und das Schlimme, also der Film ist ja im Sommer 2009 gedreht worden und dann gab es eine ziemlich krasse Inflation von 17% und die Leute können sich jetzt noch weniger damit kaufen, vor allem noch weniger essen. Das ist echt total problematisch. Ja, und was ihr Familiengeldchen. Ja, die müssen ja auch essen. Ja, also. Aber wie ist das mit diesen Unterkünften, die sie haben, weil die sagten ungefähr, also dass die 4.000 Rupien verdienen und ungefähr 2.000 die Unterkunft kostet? Also was sind das für Unterkünfte, die für eine Fabrik gestellt werden und die sich selber verdienen? Nee, es ist so, dass da ist ja so ein Industriegebiet hochgezogen worden ganz schnell und die Bauern haben das Land verkauft und zum Teil auch da drauf Häuser gebaut und die einzelnen Zimmer werden an Familien vermietet. Also die Arbeiter wohnen in einem Zimmer, entweder mit ihrer Familie oder mit anderen, so zweit oder so dritt. Standard ist, dass so eine 5-, 6-, 7-köpfige Familie in so einem Zimmer wohnt und dass sie machen auch nie das Licht an, also fast nie das Licht an, weil sie den Strom nicht zahlen können. Und es gibt morgens einmal eine Stunde lang Wasser aus einem Wasserhahn, den sich, was weiß ich, 5, 6, 7, 8 Familien teilen und abends nochmal eine Stunde Wasser. Da geht man dann mit dem Eimer hin und holt sich 2 Eimer Wasser und dann ist es das. So ist der Standard. In Delhi kann man nicht sagen, also das ist dieses Industriegebiet da. Ich war nicht in der Stadt, also das kann ich überhaupt nicht vergleichen. Aber haben die nicht gesagt, 2000 Rupees für Wohnen und Essen? Ich glaube, es war 2000 für Miete, war glaube ich gar nicht. Ich glaube, es waren insgesamt 14, umgerechnet 14 Euro für Miete. Oder habe ich das falsch verstanden? Oder 4 Euro? Das war so für die ganze Wohnung. Also ich muss das jetzt nicht machen. Aber ich glaube, 2000 Euro waren es für alle und 300 Euro musste einer von ihnen bezahlen, die dann im WG, je nachdem, wo man wohnt, sozusagen. Aber es ist keine WG, das ist ein Zimmer. Ja, für viele zum Schlafen. Sie sagen ja auch, sie schlafen ja auch nur da. Ja. Die arbeiten so viel, dass sie einfach nur nach Hause kommen. Ja. Irgendwie kalt oder warm essen. Ob sie Gas haben oder nicht, ob sie die Möglichkeit haben, schnell noch zu kochen, oder ob sie einfach nur mal ins Bett gehen. Ist ja nichts, das ist ja gar kein Leben. Das war nämlich das, wo ich dachte, irgendwie, wie leben sie denn zusammen? Sie sind mit ihrer Familie nicht zusammen? Doch, ja. Also der Typ, der war mit seiner Familie, der hat ja von seinen Kindern geredet. Ja, ne? Aber andere, die jetzt in sich leben, so. Sie bleiben also immer untereinander, auch die Frauen und Männer, sie bleiben immer untereinander, weil sie ja gar nicht voneinander wegkommen. Ja. Stimmt. Weißt du, wie sich zum Beispiel Bosch oder so dazu äußert? Oder äußern die sich überhaupt dazu? Ist da mal irgendwie nachgefragt worden? Weil das ja schon, also nicht den deutschen Arbeitsstandard, sage ich mal so, entspricht. Also es ist ja. Ich glaube gar nicht, dass die groß darauf angesprochen werden. Also jetzt nicht, dass ich wüsste. Aber kann sein, dass ich es aber nicht weiß. Aber es gilt jetzt nicht so. Ich wüsste jetzt nicht von der Kampagne gegen die Zustände in der indischen Automobilindustrie. Habe ich jetzt nicht parat. Wüsste ich nicht. Es ist allen egal. Es gibt manchmal Proteste in der Textilindustrie, das gibt es öfters, aber so von der Autoindustrie wüsste ich jetzt nichts. Kamerateam auf den Reporter reagiert haben? Was mit der Figur? Also, sagen, hey, ja klar, dann antworten die alles oder nee, ich weiß noch nicht, oder? Also, das ist eine gute Frage, weil der, ich habe ja schon erzählt, dass er viele Monate da gelebt hat, zusammen mit den Leuten, die auch die Zeitung machen. Und die Leute, die die Zeitung machen, die sind halt schon 20 Jahre da und die kennen ganz viele Arbeiter. Und die meisten waren so, waren irgendwie bekannt, das waren jetzt keine wildfremden Arbeiter, bis auf die wir auf der Straße interviewt haben. Aber es war jetzt nicht, wir kamen jetzt nicht aus dem Nichts mit unserer Kamera. Und deswegen ging das auch, sonst wäre es auch nicht so möglich gewesen, glaube ich, so viele Interviews zu machen. Und auch für den Leuten zu Hause Interviews zu machen. War die Situation jetzt eigentlich wirklich so, nachdem der Reporter mit an den Zaun gekommen ist, wurden die Menschen wieder eingestellt? Ja. War wirklich dadurch nur, ne? Also sobald wirklich von außen die Presse aus Europa sein würde, würde sich etwas verändern. Wir haben zuletzt einen Spann gezeigt, dass man eine Postkarte irgendwie schicken kann. Ja, das ist die Adresse von der Arbeiterbibliothek, da wo die Zeitung gemacht wird. Und die Leute, die Zeitung machen, finden es total wichtig, dass man so persönliche Kontakte hat, so über die Kontinente hinweg. Und die wünschen sich, dass Leute sich melden und vorbeikommen, wenn sie in Delhi sind und guten Tag sagen und dass man sich so kennenlernt. Ja. Ja, es ist ja manchmal so, dass Leute Kontakte haben. Und die kriegen auch total viele Briefe und ja, Briefe aus dem Knast, aus allen möglichen Ländern. Und ja, wenn das so wäre, das ist eine Solidaritätskarte oder so, die man dann zu Bosch schicken könnte an diesen Managementbereich und die schreiben könnte, wir hier aus, wo auch immer, Göttingen, Berlin, so, wo wir auch immer sind, möchten nicht, dass ihre Arbeiter so ausbeuten, sondern das, ne? Wenn sowas, das ist für uns hier einfach ein schöner Weg. Ich habe immer irgendwo Postkarten und schicke da mal oder versuche da was. Magst du was sagen? Frage, und zwar, du hast ja gesagt, dass die Menschen, die diese Zeit haben, sind ja mit 60 und schon einen Tag älter und wie das halt mit Nachwuchs ist, weil da haben wir gesagt, dass halt wie die Leute etwas ermutigt sind, seit 1970 nicht mehr viel demonstriert und ob das nicht irgendwie dann die Menschen einfach altersbedingt irgendwann nicht mehr da sind und Also da gibt es jetzt so ein bisschen Nachwuchs, so junge Leute, die mitmachen. Und also die haben jetzt ein neues Projekt seit einem Jahr und die machen so Arbeit, also Treffpunkte für Arbeiter. Es gibt jetzt so 4-5 Zimmer, die sie angemietet haben, wo die Leute sich nach Feierabend einfach so zwanglos treffen können. Das soll so die Organisation unterstützen. Und im Zuge dieser neuen Mobilisierung sind eben junge Leute dazugekommen, die mitmachen. Also es wird schon irgendwie klappen. Aber das Problem ist mit der Linken in Indien ist schon sehr, dass sie sehr, also an den Unis gibt es ganz viele Linke, aber die machen halt nicht so, die gehen nicht in die Fabriken oder interessieren sich nicht so für Arbeitskämpfe und Arbeiterkämpfe. Und das ist ein Problem. Das ist schon ein großes Problem, ja. Also, wenn es weiter, mehr gibt, dann möchte ich mich auf jeden Fall also im Namen der Veranstaltungsreihe bedanken bei dir. Gerne, danke für die Einladung. Ja, gern geschehen. Und ja, genau. Den Film habt ihr, also die Einladung habt ihr wahrscheinlich auch per E-Mail bekommen oder so, aber den Film gibt es auch, ich glaube, Bärbel hat ein paar dabei. Da hinten ist noch ein Infostand und im Internet ist auch die Seite Kanal B, da findet man das auch. Genau, und das war's. Danke fürs Kommen.